Und es ist genau diese Psychologie, mit der wir auch den Kosmos der Geister wahrnehmen. Die sind prinzipiell Wesen wie wir. Oft verwandeln wir uns selbst nach dem Tod in welche. Was ist ein Geist anderes als ein körperloser Mensch? Deshalb besitzen sie auch die gleiche Psychologie. Und natürlich taten sie, wie es Menschen auch tun, nichts ohne Grund. Insofern war es das Bestreben der Menschen zu allen Zeiten, dafür zu sorgen, dass sie nur von guten Geistern umgeben waren. Sie taten alles, um ihre Beziehungen zu den unsichtbaren Akteuren im Lot zu halten und sie zu spirituellen Verbündeten zu machen, die Geburten gelingen ließen oder zu Erfolg bei der Jagd verhalfen. Das Leben in einer Welt voller Geister und Kräfte, von denen wir die allerwenigsten je zu sehen bekamen, war die längste Zeit Normalität. Diese Sphäre lag auch nie jenseits unserer Welt, sie war alltäglich. Die nichtmateriellen Wesen lebten unter uns und wir lebten mit ihnen. Wir befanden uns also auch spirituell in bester Gesellschaft. Der Philosoph Friedrich Schelling, 1775 bis 1854, sprach davon, dass dieses Denken nicht allegorisch sei, sondern tautegorisch. Man hat es mit wirklich existierenden Wesen zu tun, die nichts anderes sind, etwas anderes bedeuten, sondern nur das bedeuten, was sie sind. Es war also nichts, was die Menschen glauben mussten. Sie wussten es intuitiv. Insofern gibt es gute Gründe, in der Vorgeschichte nicht von Religion zu sprechen und diese erst dort beginnen zu lassen, wo sie von den Alltagserfahrungen abrückt und Menschen durch Experten von Glaubensinhalten überzeugt werden müssen.